Boot, hier lieg ich wieder. Nacht für Nacht, dem bin ich Flieger. Auf dem Weg ins Grün und wieder reise ich zu Träumen nieder. Alles ist beleuchtet, bin von Flutlicht ernährt. Ich merk, wie sich alles außer Blut sich verfärbt. Da vermute ich mal schwer, hab zu viel gelernt. Und ich tu so, als lern ich nicht mehr dazu. Yeah, ist das die Hölle, der Himmel oder irgendwas dazwischen? Wenn es denn so ist, dann kann ich Rot und Weiß vermischen zu Orange. Das ergibt die Summe dieser Farben. Sie ähnelt meiner Wunden, wenn sie keine Alter tragen, bis sie Narben werden und die ganzen Namen darauf sterben. Doch verteile eine Absolution an die Schadensherren. Ich wohne Parterre in der Hölle mit dem Blick auf den Teufel mit dem Strick, womit er mir auch zuwinkt. Wenn ich aufschaue, sehe ich erstmal Graupelschauer. Es ist weit nach oben bis zum Himmel und die Reise dauert. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus. Ich bin ein Tagträumer, ja denn in der Tat schleuder ich mit den Gedanken, bis mein Kopf quält wie hartes Rheuma. Ich weiß nicht mehr wohin mit meinem Dickschädel, er macht mir zu schaffen wie ein Job, auf den ich einen Fick gebe. Ich hab Gott gesehen, letztens noch im Bordell. Kann ich mir nicht vorstellen, kannst du's mal vorstellen? Denn ich hätte ihm da einiges zu schildern. Es ist ungerecht, nicht ungerecht, auch unser Recht zu mildern. Er hat uns erschaffen, aber überlässt dem Zufall. Ob wir an ihm glauben, also glaub ich an den Urknall. I am sorry, dann was bockt mir, was dir gut tut? Meine Leidensstory ist ein Schalter für den Durchzug. Denn du hörst mir nicht zu, schön, dass du da bist. Deine Anwesenheit ist hier fraglich, denn du fragst nicht. Nein, du bist stumm, Mann, ich kann dir nicht trauen. Du erzählst alles rum. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus. Und ich sag, bitte fang doch meinen Traum auf. Ich schaff es kaum aus, meinem Bett ins Traumhaus. In meinem Kopf herrscht ein radikaler Holocaust. Als wär ich im Vollrausch, doch Gedanken wollen raus.